Herzlich willkommen zum Jahresende mit übermäßig viel Alkohol, Zucker und Fleisch. Und wir verraten euch, wer dies Jahr die Top-Position in diversen Top-Listen hat. Egal ob Netflix, Google, Musikcharts. Und wenn ihr wissen wollt, warum Gelb im Moment nicht meine Lieblingsfarbe ist, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Das ist die Top-Farbe des Jahres. Viel Spaß. Ja. Bis gleich. Ho, ho, ho, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meißen Berlin Podcast, die letzte in diesem Jahr. Irgendwas ist auch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der gerade eben noch die letzten Weihnachtsgeschenke gekauft hat. Und jetzt ist er auf unserer Showbühne. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 127. Ausgabe an diesem wunderschönen, und das habe ich mir vor der Sendung nochmal bestätigen lassen, 13.12.2023. Ja, und heute mit dabei der Weihnachtswichtel. Hi Marc. Hallo René. Was für eine Unverschämtheit gleich zu Beginn der Sendung. Aber ich bin natürlich bestens vorbereitet. Stefan, du bist ja heute auch wieder mit dabei. Ich bin begeistert. Natürlich. Heute mal zu dreit. Die einzige sehr schön. Konstanz hier. Einzige Konstante. Ja, dann würde ich sagen, erstmal Prost, ne? Oh ja. Richtig. Ist Glühwein, René? So, ja. Nee. Ich bin da so trocken wie die Kalahari-Wüste. Okay. Ist natürlich, ist eine Tasse, aber in der Tasse ist kein Glühwein, sondern Rotwein. Also ich trinke Tee. Ich trinke Orangensaft. Das muss der Gruppe am Wochenende wieder irgendwie erklären. Sagen wir, es war Bärentee. Okay. Na gut. Ja, aber wir sind da eh alle anonym, von daher. Uns kennt ja eh keiner. Gut. Ja, apropos, uns kennt keiner. Da dürfen wir doch mal in die Statistikkiste greifen. René hat uns heute im Laufe des Tages darüber informiert, dass unsere Zuhörerzahlen oder besser gesagt die Abrufzahlen unserer Folgen doch tatsächlich stetig in die Höhe gehen. Ich sage noch nicht in die Höhe. Schnell, René, mehr Details bitte. Ja, dazu gibt es nur eins zu sagen. Es ist Winter. Weiter so. Das Sommerloch ist vorbei. Entschuldige bitte, aber Begeisterung hört sich anders an. Nächster Versuch. Ist ja eine sachliche Situation, deswegen ich freue mich nach innen und ich bin natürlich für jeden dankbar, der heute zum ersten Mal reinhört. Wenn wir euch namentlich erwähnen sollen, was natürlich überhaupt kein Problem ist, wenn es sich im Rahmen hält, dann bleibt dran. In der Pause gibt es nämlich die Kontaktmöglichkeiten, das ist übrigens so ein Trick von uns, ne? Die spielen wir immer erst in der Pause, in der Mitte des Podcasts, um euch bis dahin zu retten. Okay. Und bis dahin gibt's Quatsch von Stefan. Also Stefan. Quatsch von Stefan. Rein. Naja, nee, wir warten ja ganz gespannt, René, auf deinen Bericht, weil du bist uns ja als letzter von uns dreien hier noch einen Weihnachtsfeierbericht schuldig. Ach so. Und die war ja inzwischen, ja, ne? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Aber das ist eine gute Weihnachtsfeier. Dann gut. Das ist immer sehr gut gewesen. Ja. Nein, war wieder super. Die schon länger mit dabei sind beim Podcast, die wissen ja, dass ich regelmäßig in die Nähe von Hannover fahre. Ich möchte dieses Örtchen jetzt auch mal gebührend erwähnen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das jemals getan habe. Ich habe in Großburgwedel gefeiert. Großburgwedel? Müsst ihr, wenn ihr auf Google Maps schaut, müsst ihr ein bisschen länger reinzoomen, dann taucht der Ort auch irgendwann auf. Mhm. Ganz idyllisches Örtchen und war wie immer super. Ich bin mit dem Zug hingefahren, auch das hat super geklappt, trotz S-Bahn-Streik, nee, hier, Deutsche Bahn-Streik, wollen wir es nicht zu klein fassen, genau. Es hatte sich eingerenkt. Ich bin ja am Samstag gefahren, bis Freitag ging der Streik und es war ganz witzig, ich bin einen Zug früher gefahren, als ich wollte, weil der so viel Verspätung hatte, dass ich, als ich für meinen normalen Zug ankommen wollte, den noch gekriegt habe. Okay. Und war dadurch dann mit dem früheren Zug, der normalerweise eine Stunde früher fährt, 20 Minuten früher vor Ort, als ich wollte. Hat alles wunderbar geklappt. War auch nicht überfüllt, war sehr überrascht. In der Bahn-App stand was anderes. Und Premiere für mich, die Züge hatten alle, die Waggons hatten alle die Reihenfolge, die man vorher bestimmt hatte. Also es regnet nicht jeden Tag. Was ist da falsch gelaufen? Na gar nichts. Ja. Alles super. Selbst die Rückfahrt völlig unproblematisch. Ich war, achso, na doch, ich glaube, ja gut, 10 Minuten, komm. Die ja, hast immer. 10 Minuten. Alles gut, alles im Lot. Also Deutsche Bahn wirklich, ja. Da sieht man mal, dass Leute ihren Job ernst nehmen. Wirklich sehr, sehr gute Leistung. Weiter so, dann wird das was. Ich möchte kritisch anmerken, dass wir vermutlich der einzige Podcast sind, der sich ausnehmend positiv über die Bahn äußert und das jetzt eben gerade nicht zum ersten Mal, wo andere Leute sagen würden, ja, da hat halt mal alles funktioniert, das ist doch keine Nachricht wert. Und wenn es aber doch eine Nachricht wert ist, dann wirft es ein umso schlimmeres Bild auf die Bahn. Nein, nein, nein, jetzt schieb uns nicht in die Bahnverspätungsleugner-Ecke. Ne? Leugner-Ecke. Ja. Das warte mal, ich gehe mal kurz in die Leugner-Ecke. Ich bin gleich wieder da. Aber wenn wir schon bei Verkehrsmitteln sind, es gibt ein anderes Verkehrsmittel, mit dem ich im Moment langsam anfange, meine Probleme zu kriegen. Liebe BVG, ich bin also wirklich eins der besten Verkehrsunternehmen der Welt, würde ich sagen. Nicht nur vom bist Humor, du das? Sondern auch von der Farbe. Aber es bröckelt langsam. Also was ich in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe auf dieser Bahnfahrt, das kommt schon einer Gruppentherapie gleich, aber einer, die gnadenlos überfüllt ist. Also es ist nicht schön. Nicht so du schön sprichst also explizit von der U-Bahn. Ja, aber es wirkt sich tatsächlich auch auf Busse aus. So, also nur so, also das kann ich nachvollziehen, ob das auch auf Straßenbahnen und Fähren. Das sind, glaube ich, dann schon alle Verkehrsmittel der BVG dasselbe ist. Ja. Weiß ich nicht. Wir wissen aber, es hat wohl mit Krankheit zu tun. Mhm. Und nicht mit keine Lust, was schon mal gut ist. Ja, und was jetzt noch dazu kam, und das hat quasi the icing on the cake, to say it in the very British way, the icing on the cake was that die Jahreskarte der BVG nicht mehr jährlich bezahlt werden kann. Das ist dahingehend schlimm, dass sie monatlich bezahlt einfach deutlich teurer ist. Ich habe letztes Jahr 728 Euro bezahlt, um ein Jahr lang mit der BVG fahren zu können. Und dieses Jahr kostet es dann auf monatliche Zahlweise 850 Euro, was mal eben irgendwie mehr als 100 Euro mehr sind. Ne? Braucht man kein Material. Ist das ausschließlich bei der BVG so? Oder und VBB. Angeschlossen? Ja, Nein, sondern, pass auf, du kannst ja BVG, VBB, sonst irgendwas, das kannst du über den VBB und bei uns daneben die BVG kannst du das kaufen oder aber über die Bahn, über die S-Bahn Berlin GmbH. Ja. Dann eigentlich normalerweise zu denselben Konditionen. Jetzt die Frage, könnte man das Jahresabo, das Einmalbezahlabo über die S-Bahn Berlin GmbH kriegen? Das weiß ich nicht, da ist, da haben wir aber Stefan dabei, der ist ja Experte in dem Bereich. Nee, also so wie René hat mir den Text gezeigt von der E-Mail der BVG und der klang so, als wenn VBB. VBB, als wenn der Verkehrsverbund das so entschieden hat, dass es das nicht mehr gibt. Ah. Und jetzt kommt, diese Information ist nicht mal neu. Ich habe recherchiert, bereits im September stand die Jahreskarte mit jährlicher Zahlung auf der Kippe und die Begründung ist mangelndes Interesse wegen dem Deutschlandticket, was ich für absoluten Schwachsinn halte, weil das Deutschlandticket kommt für mich zum Beispiel nicht in Frage, weil es einfach ein paar Optionen weniger hat, um die gleich mal namentlich zu nennen, die Mitnahme einer weiteren Person ab 20 Uhr und Wochenends und Feiertags, was für mich ein absoluter Gamechanger ist bei den Preisen, die man im Moment bezahlt. Ja, und von daher, und wenn dieses Jahresticket, also es ist ja ein Monatsticket auf Jahresbasis, wenn das so unattraktiv wäre, warum gibt es denn das noch in der monatlichen Zahlweise? Also ich habe mir das ausgerechnet. Die ganze Sache ist zumindest in meiner Person schon mal 150 Euro mehr im Jahr, ne? Für die Bahn oder für die BVG. Ja, man muss ja dazu sagen, bei der jährlichen Abbuchung hat man ja immer diese zwei Monate waren es, glaube ich. Zwei Monate hat man gespart. Die man gespart hat, genau. Mhm. Und erstaunlicherweise, also ich habe es auch nicht in den Medien vernommen, da war halt damals, als diese neuen Tarife entschieden wurden. Im September war das. Genau, da war halt mehr auch dieses 29-Euro-Ticket für Berlin im Fokus, ne? Und sowas hat man dann nicht so offensiv berichtet. Aber gut, kannst warte, du nichts warte, machen. Warte, ich möchte das kurz ausrechnen, weil es ist ja so, 728 durch 12, also. Berlin AB hast du, ne? Genau, AB, der Vollständigkeit halber, ist richtig, Stefan. Also AB kostet auf diese, oder hat mich auf diese Weise 60 Euro gekostet. Jetzt habe ich mal geguckt, was mich die Monatskarte monatlich kostet. Ich habe ja gerade was von 858,80 Euro sagen wollen. Das ist der Jahrespreis. Aber aktuell kostet sie 66,90 Euro monatlich, das heißt knapp 7 Euro mehr, als wenn ich sie jährlich habe. Mhm. Aber jetzt kommt auch noch die Preiserhöhung, die im Januar kommt. Da steigt die Karte dann von 66 Euro nicht auf 67 oder 68, sondern auf 71,40 Euro. Damit kostet mich die Monatskarte mal eben 11% mehr. Nicht 11 Euro mehr, was locker 20% sind. Oder habe ich mich verrechnet, ihr Matheasse? Wir wissen ja, wie René und Mathematik so. Also 60 Euro und 11 Euro mehr, das sind 10% wären 6 Euro. Und dann sind 20%, ja, für mich ist jetzt mal als eben als Stammkunde die Monatskarte 20% teurer. Ja. Und jetzt heißt es durchhalten, bis das 29-Euro-Ticket kommt. Die Sache ist auch die, du kannst bei der Deutschen Bahn ja gar keine Kontaktaufnahme mit Menschen per Mail machen. Das geht nur telefonisch. Und das Ding war, als ich die Mail bekommen habe, dass automatisch auf monatlich umgestellt wird, ohne jegliche Erwähnung jeglicher Konsequenz, ne, was den Preis betrifft, was die Kündigungsfrist betrifft, nur die Option, ich könnte sagen, will ich nicht und dann läuft mein Abo halt aus, habe ich bei der BVG angerufen und die wussten davon noch gar nichts. Der sagte, ach so, okay, haben Sie einen Brief bekommen, was steht denn da drin? Dann habe ich ihm das erklärt und hat er gesagt, ja nee, ich würde sagen, das heißt, also er war super nett, der Typ, ohne Frage, super entspannt, aber er war halt nicht informiert darüber. Und jetzt habe ich heute nochmal, und dann habe ich gesagt, gib mir mal eine E-Mail, dann schreibe ich eine Mail hin. Ja, das haben wir nicht, aber jetzt kommt Trick 17, man geht auf die BVG-Seite, klickt unten auf den Chatbot, sagt beim Chatbot, Abo, Probleme mit der Abbuchung und dann kann man einen Text eintippen. Wichtig ist nur, man muss tatsächlich eine gültige Kundennummer haben. Aber du hast dann einen schriftlichen Verkehr. Ja. Genau. Also ich habe jetzt die mündliche Zusage, dass das nächste Ding ist, die Entscheidung muss innerhalb von einer Woche getroffen sein. Ich habe jetzt eine Woche Zeit, mich zu entscheiden, ob das für mich fein ist und ich automatisch in das andere Modell gehe, was mich halt 20% mehr kostet. Monatlich. Wobei monatlich das gleiche ist wie jährlich, ne? Wenn etwas monatlich 20% teurer ist, dann ist es jährlich auch 20% teurer. Na, selbstverständlich. Ja, das wollte ich nur noch mal, dass du da zeigen kannst, was du auf dem Kasten hast. Genau, hab schnell gegoogelt. Ja, ist so. Nein, Quatsch. Ja, aber René, kurz in der Bibel nachgeschlagen. Ja, richtig. Wenn ihr die Situation jetzt auch habt, also ich habe die mündliche Zusage und ihr könnt euch auf mich berufen, ich habe die mündliche Zusage von einem BVG-Mitarbeiter, dass man monatlich kündigen kann, weil ich bin natürlich so schnell wie es geht von dieser 70 Euro Karte im Monat weg, wenn das 29 Euro Ticket da ist. Ach so, ja, das kommt ja erst Mitte des Jahres dann. Ja. Gut, ist das, warte mal, falls es kommt. Das Deutschland-Ticket mit 50 Euro, das ist jetzt auch eine Matheaufgabe, ne? Aber René, du kannst ja unterm Weihnachtsbaum dann mal überlegen, weil wir wollen ja heute ein bisschen besinnlicher sein. Wir verstehen natürlich deinen Frust, wir verstehen natürlich noch mehr deinen Frust, dass der Bus oder die Bahn manchmal nicht kommt. Ich habe es auch. Ich habe noch viel mehr Frust. Also ich könnte dir noch ein hinlegen. Ja, aber René, das ist die letzte Folge des Jahres 2023. Ja, da müssen die Dinge mal ausgesprochen werden, Stefan. Stimmt, man sollte es ja, muss ja nicht mit ins neue Jahr nehmen. Ne? Ich fress das doch nicht. Und vor allen Dingen nicht ins Weihnachtsfest. Richtig. Das Weihnachtsfest ist ja das Jahr des Stresses. Stimmt, wozu haben wir diese Plattform hier? Jetzt werden sich einige natürlich denken, oh, Stefan ist gar nicht der Einzige, der sich aufregen kann. Ich habe mich noch nie aufgeregt. Das bin ich immer. Richtig. Ach du, sorry, ich verwechsel euch aber auch tatsächlich immer. Oh. Ja, also, wie gesagt, René hat natürlich auch vollkommen recht. Aktuell hakt es an allen Ecken und Enden bei der BVG. Das liegt am Krankenstand. Ich habe vorhin eine Statistik gelesen, irgendwie jeder fünfte oder sechste ist aktuell krankgeschrieben bei den Busfahrern. Busverkehr ist ausgedünnt worden, also naja. Da würde ich sagen, Prost auf die Busfahrer. Ein Hoch auf die Mobilitätswende. Prost. So, René hat alleine getrunken. Okay. Ja gut, René, hast du denn noch mehr Frust? Ich meine, weil wir schon dabei sind, dann wollen wir den schnell wegspülen, damit wir über schöne Themen reden können. Okay. Hast du auch was, wieder was Gelbes, ne? Ein gelbes Unternehmen war das. Gelb ist im Moment nicht so meine Farbe, ja. Also, ihr wisst ja, wie es ist. Man kriegt Päckchen und manchmal gibt es Gründe, dass die irgendwie nicht bei einem an. Ja, du weißt es. Ja, Stefan hat gesagt, gelbes Unternehmen, du sagst Päckchen, also die Post, POST, Person ohne sinnvolle Tätigkeit. Oder DHL. Dauert halt länger. Ich wusste mir was. Das war auch schnell. Das erklärt einiges. Oh, ihr seid ja so fies. Die Situation war, dass ich und der Postbote, der DHL-Bote, irgendwie nicht zueinander gefunden haben. Standardsituation, ihr kennt das. Da kann man zu Hause sein oder nicht, spielt keine Rolle. In dem Fall, ich weiß nicht, wie die Situation war. Auf jeden Fall hatte ich einen Zettel im Kasten. Ich solle mein Päckchen einen Tag später abholen. Der Tag später wäre Freitag gewesen. Das hat mir irgendwie nicht in Kram gepasst, weil es ist halt auch schwierig, Öffnungszeiten, die nur bis 18 Uhr gehen. Da muss ich mal schon ganz schön Gas geben. Und ich wollte mir jetzt am Freitag einfach nicht hetzen. Dachte, machst du ganz entspannt am Samstag. Warum auch nicht? Und dann gehst du am Samstag zu der Poststelle. So, gesagt, getan, bin am Samstag bei der Poststelle, hat ein bisschen länger gedauert, weil ich wollte das auf einem Rückweg erledigen, aber 13 Uhr ist ja jetzt auch nicht so super spät, ne? Genau. Ist ja eine okaye Zeit, da steht der Mancher erst auf. Ich komme um 13 Uhr zu dieser Post, da hatte ich schon eine halbe Stunde zu. Was? Ist ja auch logisch, die fangen ja früh an, die haben um 10 Uhr angefangen. Ja. Deswegen machen sie schon um 12.30 Uhr zu. Ja, ist ja... What? Die muss am Samstag so lange aufhaben, weil das ist nämlich eine sehr, sehr große Poststelle im Süden von Berlin. Das ist sogar offenbar die einzige Poststelle, weil ich fahre, um da hinzukommen, fahre ich 4 Stationen mit dem Bus und laufe dann noch 7 Minuten. Krass. Ja? Aber ist ja auch egal. Soll den Leuten der Samstag doch gegönnt sein. Alles super, Sonntag ist der Tag Nummer 3. Ja, also bleiben ja noch ein paar übrig, um das abzuholen. Genau. Mach's am Montag. Gibst halt ein bisschen Gas, schaffst du zu 18 Uhr. Ja, jetzt hat das andere gelbe Unternehmen natürlich nicht mitgespielt. Ne? Das heißt, 18 Uhr wurde auf der Uhr ein bisschen eng, da mein Tacho sagte, wenn der Bus so weiterfährt, dann kommst du 7 Minuten nach 18 Uhr an. Nicht so gut. Okay, jetzt kann ich den Busfahrer nicht drängen, dass er schneller fährt oder ein paar Stationen überspringt. Da dachte ich, dann musst du wohl versuchen. Aus dem Keule, gib Gas! Ja, du weißt, was in Berlin passiert. Da fährt er halb so langsam. Genau. Oder er sagt, er hat den Weg vergessen. Also dachte ich, dann liegt das in meiner Hand, musste halt ein bisschen schneller laufen. Genau. Das Problem war gewesen, an dem Tag hat es ja so geschneit, also da waren die Gehwege ja so glatt. Das heißt, da spielt man auch mit seinem Leben. Ja, Stefan, ich weiß, habe ich mir auch gedacht, da wird nicht geheult, da wird geflogen. Genau. Also, ich habe den Weg ohne Scheiß, ich habe wirklich nur 2 Minuten für diesen Weg gebraucht und ich habe gedacht, da muss Mut, ne? Da brauchst du Mut, da musst du über den Weg schweben, dann kannst du nicht rutschen. Genau. Ja, mit Erfolg, ich stand 2 Minuten vor 18 Uhr vor der Post. Und? Und die Tür war aber zu und es hing Zettel dran. Wir haben schon seit 14 Uhr geschlossen. 4 Stunden früher geschlossen. Ich bin 2 Minuten zu pünktlich gewesen, aber 4 Stunden zu spät gekommen. Passiert einem ja auch nicht so oft. Egal. Ey, komm. Ja. 7 Tage. Fährst du halt, Mittwoch war mir dann, Montag, Dienstag war mir dann ungünstig. Habe ich gedacht, fährst du Mittwoch? Mittwoch habe ich mir gedacht, ey, diesmal, wir wollen keinen Stress haben, ich möchte nicht sterben auf dem Weg zur Post, also bist du mal richtig pünktlich, ne? Ist natürlich auch mal ein bisschen mit organisatorischem Aufwand verbunden, aber ja, wenn man so ein Päckchen haben will, dann muss man da auch ein bisschen Energie reinstecken. Bin ich also schon um 17 Uhr da gewesen, ey, ihr glaubt's nicht, hängt an der Scheißtür ein Scheißzettel, dass sie schon um 14 Uhr zugemacht haben, am Dienstag hatten die bis 18 Uhr offen. Was? So, und gab es da irgendeine Begründung, nur ein Interesse, aber gab es da irgendwie eine Begründung dazu oder so? Nix? Muss ich gucken. Möchte die Post ja nicht lügen strafen. Aber ja, egal. War ja, warte mal, Mittwoch, Dienstag, Was? Montag? Es war der sechste Tag. Also der darauffolgende Donnerstag wäre der letzte Tag dann. Am Freitag habe ich es nicht abgeholt. Am Samstag war ich da, ging nicht. Am Sonntag hatten sie selber zu, okay. Am Montag war ich da, ging nicht. Am Dienstag war ich nicht da, hatte ich keine Lust. Am Mittwoch war ich da. Ja, das war dein Fehler. Auch nicht. Ah ja, und jetzt sind wir mittlerweile bei Donnerstag und jetzt wurde es mir echt ein bisschen eng. Also habe ich gesagt, okay, ich versuche es jetzt nochmal. Da stand übrigens, dass wir Donnerstag bis 18 Uhr aufhaben. Bin aber sicherheitshalber wieder ein bisschen pünktlicher gegangen und ihr werdet es nicht glauben. Die hatten offen gehabt. Die hatten so, wie die Öffnungszeiten das sagen, hatten die einfach offen gehabt. Und ich war so glücklich, dass ich völlig vergessen habe, die anzufahren und zur Sau zu machen, weil ich so glücklich war, einfach mein Päckchen in den Händen zu halten. René, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, ja, pass auf, jetzt habe ich mich natürlich bei Stefan beschwert, wie es so meine Art ist, weil Stefan ist, wenn ihr Probleme habt, Stefan ist the man to go und habe zu Stefan gesagt, Stefan, hier stimmt, irgendwas stimmt in Deutschland nicht, wir müssen mit der Post reden. Und ja, dann Stefan gesagt, guckst du mal hier, gehst du mal auf verbraucherzentrale.de/hilfe-bei-post-und-paketärger-mit-ae-89799. 89799. In den Shownotes ist es verlinkt. Ja. Gehst du da rauf, hat er gesagt. Und tatsächlich, Hilfe bei Post- und Paketärger. Und da kann man sich jetzt so richtig auslassen. Da klickt man einfach seine Situation zusammen. Du kannst ja diese Folge verlinken dort. Da kannst du deinen ganzen Frust zusammenklicken auf dieser Webseite. Ja. Und das führt dann dazu, dass daraus ein Schreiben entsteht und das kannst du den einfach mal an die Tür nageln oder hinschicken oder kannst, keine Ahnung, sonst wie involvieren. Ja, und so einfach sind Probleme dann gelöst. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gemacht, weil ich so glücklich bin mit meinem Paket. Ist alles wieder gut. Ey, wisst ihr, das ist so einfach, den Leuten den Frust zu ersparen. Gib dir doch einfach ihre scheiß Päckchen, die sie bestellt haben. Und es kann doch nicht sein, ich bezahle 5 Euro Porto und Versand. Oder 4 Euro, keine Ahnung. Und ich bezahle nochmal 4 Euro oder sogar 8 Euro, um da 10 Mal mit dem Bus hinzufahren. Wollt ihr mich verarschen? Naja. Was heißt, wofür steht Post, Stefan? Steht Post? Das für Paket ohne Sinn und Teillieferung? Und mit Trauma. Keine Ahnung, was... Also ich kann da eigentlich aktuell nichts Negatives drüber sagen. Bei mir funktioniert es gut. Musst du aber. Ach, bei dir funktioniert ja mal alles, Stefan. Ja. Deswegen ist es immer so langweilig, wenn du was erzählst. Wir haben auch ja jede Menge Packstationen hier. Das ist ja auch eine gute Alternative mittlerweile. Ach ja, die guten alten Kackstationen. Ja. Ach nee, die werden ja braun. Entschuldigung, mein Fehler. Wobei, Stefan, ganz einfach ist es ja, also bei Packstationen geht es vielleicht, ja, aber ich weiß, bei den Amazon-Boxen, das ist ja auch eine coole Sache. Damit, weißt du, ganz ehrlich, die DHL-Boten und die Post, die rationalisieren sich doch selber weg. Da brauchst du dich doch nicht wundern, dass wenn ich die Auswahlbox setzen muss für wer mir das liefern soll, dass ich da keinen Haken bei DHL oder so mache. Ja, aber du musst natürlich auch mal die andere Seite sehen. Schau mal, was gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit für ein Paketverkehr ist. Ne? 500.000 Pakete am Tag. Ja. Ich glaube, in ganz Deutschland. Richtig. Ja, aber dann ist doch, ey, überleg mal, da regnet gerade das Geld. Passiert doch nicht erst seit heute. Da regnet das Geld. Aber ja. Und Geld heißt, ich kann mal investieren. Zum Beispiel in mehr Arbeitskräfte. Ja. Ja, hier geht es nicht immer nur um die Aktionäre und Rendite und Ausschüttung. Das ist ja in ganz vielen Unternehmen so. Jetzt sind wir ja schon wieder bei der Bahn, ne? Da ist es ja wahrscheinlich dasselbe. Aber naja, ganz ehrlich, möchtest du heute Paketbote sein? Stefan, was soll ich denn dazu sagen? Das ist eine Fangfrage, oder? Ja, Fangfrage. Du, dann kannst du sagen, wenn du nicht mit Leuten kannst oder Auto fahren hast, dann solltest du nicht Taxifahrer werden. natürlich. Nein, aber ich glaube, das ist schon aktuell ein ziemlich, wie sagt man, ein Job, wo man halt auch seine Quote erfüllen muss. Ne? Und ich meine, wir sind die Ersten, die meckern, wenn das Paket nicht ankommt oder nicht pünktlich ankommt. Aber wir haben doch auch ein bisschen Recht dazu, oder? Also ich meine, wenn ich für eine Leistung bezahle, natürlich. Und ganz ehrlich, es kostet nun mal 4,99 Euro und da steht, logisch, für 4,99 Euro bringen die mir mein Päckchen nach Hause. Ja, haben sie ja, aber du warst nicht da, anscheinend. Da sind wir uns ja nicht so sicher. Diese Situation passiert ja leider auch sehr oft. Und komischerweise gibt es ja die Option, dass das Päckchen auf dem Hausdach liegt, beim Nachbarn abgegeben wird, 5 Straßen weiter. Warum wurde diese Option da nicht gezogen? Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe diese Probleme nicht, aber ich habe es auch von vielen Kollegen schon gehört, dass Sachen verloren gehen oder zum Beispiel auch geöffnet ankommen. Sowas passiert ja auch. ja, vielleicht liegt es auch an... Unterm Strich stellt es sich so dar, dass DHL in diesem speziellen Fall einfach überfordert ist. Ja. Und einfach die angebotene Leistung nicht erfüllen kann, wie die Werbung es verspricht. Hm. Genau, so. Irgendwas stimmt. Das ist ein ganz grundlegendes Problem. Es ist genügend Geld vorhanden, unterstellen wir jetzt einfach mal. Ja. Ja. Und das Geld könnte vielleicht etwas besser angelegt werden. Ein bisschen weniger alte behördliche Strukturen, ja, sagen wir ein bisschen Change Management betreiben, mehr Leute einstellen, dann sind die, die da arbeiten, auch nicht ständig überlastet. Einfach mal das Geld an einer anderen Stelle einsetzen. Ja. Und wenn man dabei aus Versehen feststellt, dass das ein bisschen mehr Geld kosten muss, ja. Preise erhöhen. Ja. Lasst euch was einfallen, Mensch. Ey, machen doch alle Preise erhöhen. Also, ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich kann also, noch ja, ich verstehe das Dilemma und das ist nicht einfach. Ja. Ist ja okay. Aber wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass es gerade in Berlin wirklich auf den Bezirk ankommt. Weil da habe ich auch schon verschiedene Geschichten aus dem Süden gehört. Also ich weiß nicht, ob da andere Zusteller sind, die halt nicht so zuverlässig arbeiten. Keine Ahnung. Aber ich kann ein Positivbeispiel nennen, René. Zwar nicht von der Post, von DHL, sondern von Amazon. Bing, da kommt genau der... Es hat Bing gemacht. Das passende Geräusch. Ja, da kommen Nachrichten, ich lese euch auch gleich alle vor. Wird nämlich auch nochmal spannend. Ah ja, okay. Und der eine Freitag vor ein paar Wochen, wo es so einen richtigen Schneesturmabend gab, da war es so, dass um 21.30 Uhr noch Amazon bei mir geklingelt hat und mir ein Päckchen gegeben hat, meine Lieferung. Und das fand ich schon krass. Aber da sieht man halt auch, was die für Arbeitszeiten haben, ne? Ja, aber das ist ja auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, dass sich das in 100 Jahren nicht ergeben hat oder dass das noch nicht die Idee aufgekommen ist, dass jemand, der arbeitet, um die Uhrzeit nicht erreichbar ist. Also man passt sich doch mit seiner Dienstleistung der Kundschaft an. Kindergärten machen da auch nicht erst um 23 Uhr auf. Die wissen auch, ja, dass die Kinder um 8 ins Bett müssen und haben deswegen vormittags offen. Das ist die Idee. Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Ja, wahrscheinlich. Und jetzt könntest du ja auch sagen, warum liefern die nicht auch sonntags auf? Das könnten sie zu Lidl bringen, weil der hat am Sonntag offen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal bei DHL so eine Phasen, wo die dann auch vor Weihnachten Sonntag geliefert haben. Da kann ich mich auch erinnern. Ja. Aber da sind wir wieder im Punkt, das muss natürlich bezahlt werden mit Sonntagszuschlägen. Ja. Wenn ich die Option hätte, ich habe es ja nicht, ne? Muss man auch dazu sagen. Und ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der alles günstiger wird und wo man bei Porto und Versand wahrscheinlich auch sagen würde, warum muss ich denn jetzt zusätzlich noch mein Päckchen bezahlen? Ja. Aber wenn wir uns nicht daran gewöhnen, ne? Ich meine, ich muss jetzt auch akzeptieren, dass meine Monatskarte 20% teurer ist von heute auf morgen, als sie vorher war. So ist es. Und wir reden von 20%, das ist fast ein Viertel. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass ein Viertel richtig viel ist. Das ist, wenn du eine Torte hast, schneidest du die einmal in der Mitte durch und nochmal in der Mitte und dann nimmst du ein Stückchen weg. Obwohl nur der Vollständigkeit halber, 20% sind ein Fünftel und genau, nicht ein Viertel. Naja, hat er gesagt, ja, fast ein Viertel. Ich habe gesagt, fast ein Viertel, genau. Ja. Obwohl ein Viertel mehr wäre bei einer Torte ja eigentlich ganz cool. Aber irgendwie 20%, das ist fast das Doppelte. Ja. Richtig. Ist nicht weit davon. Also ist fast ein Drittel. Eieieiei. Wenn wir noch eine Weile reden. René, kannst du kurz mal kalt duschen gehen? Dann können wir. Nee, warte mal. Nee, sorry, ein Drittel. Die Zeit haben wir, René. Das sind fast zwei Drittel, oder? Eieieiei. Naja. Ja, aber wir hoffen natürlich, René, dass das zukünftig besser klappt. Ne? Gute Besserung für dich, René, auf jeden Fall. Richtig, finde ich an auch. An dieser Stelle. Und wir hoffen natürlich, dass alle Weihnachtsgeschenke pünktlich ankommen mit DHL. Weihnachtsgeschenke? Wer redet denn von Weihnachtsgeschenken? Völlig anderes Thema, aber können wir gerne aufmachen. Ja. Die Annahme ist ja Holz, Stefan, aber darauf würde ein DHL wahrscheinlich nicht kommen. Nein, das ist eben, ganz ehrlich, die Leute machen ja nun auch in 90% der Fälle offenbar ihren Job, zumindest bei mir. Also 10 von 9 Paketen, nee, warte, Quatsch. 10 von 9 Paketen. Ja, genau. 9 von 10 Paketen kommen ja auch so Mathematik, an. Ja. 5 davon liegen unterm Teppichabtreter. Ja. Und eins ist in Briefkasten gestopft, sodass man von außen als Vorbeigehender nochmal nachdrücken kann. Ja. Also alles gut. Ich wollte mich auch nicht beschweren. Ja. Zuallererst würde ich mich... ich habe eine wunderbare Lösung. Und zwar, warum gehen wir nicht alle zu unseren Hausverwaltungen, wo wir in Mehrfamilienhäusern ja wohnen, und regen dort mal an, größere Briefkästen anzubringen. nämlich die Briefkästen so groß, dass man zumindest kleinere Päckchen dort auch applizieren kann. Ja, und dann kriegen vielleicht irgendwie in der Zukunft irgendwann mal die Beschäftigten von DHL und artverwandten Katastrophen den Schlüssel, mit denen sie ins Haus reinkommen und dann auch unsere Briefkästen öffnen können. Warum kommst du auf so eine Ideen, Marc? Warum? Das, warum du? Nicht? Letztendlich ist das ja aber schon wirklich, die Packstation, Marc. Oh, das ist nichts. Das ist ja nichts Neues. Die Mülltonnen, das hat sogar schon die BSR. Mülltonnen? Verstanden. An den Mülltonnen, vielleicht habt ihr mal gesehen, oder es wird jetzt ein Aha-Erlebnis, an manchen Müllhäuschen, an diesen abgeschlossenen Anlagen, sind so Metallzylinder mit einem Schlüsselschlitz. Ja. Jetzt wird man sich fragen, wozu ist der wohl gut? Kann ich euch fragen? Na, da liegt ein Schlüssel drin. Richtig, das ist ein Zentralschlüssel für die BSR, das ist ein kleiner Schlüsselsafe. Und sie schließen ihn auf, dann flutscht der Schlüssel für dieses Mülltonnengehege auf. Also es gäbe Wege. Ja. Aber ich habe noch ein abschließendes, kompliziertes DHL-Thema. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Ich habe eine SMS von DHL bekommen. Ja. Und zwar, das DHL-Paket ist im Lager angekommen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link innerhalb von 12 Stunden. https://dhl.de-poeu.com/msr3vy. In Klammern. Bitte antworten Sie mit J. Warum auch immer mit J. Mit Y. Sorry. Warum auch immer mit Y. Mhm. Beenden Sie dann die SMS. Öffnen Sie dann den SMS-Aktivierungslink erneut oder kopieren Sie den Link und öffnen Sie ihn in Safari. Das DHL-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag. Oh, ja, aber wenn du nur keinen Safari-Browser hast. Ja, das ist viel zu kompliziert. Ich habe schon gar nicht verstanden. Und du bist sicher, Hütte, dass es von mir kein Spam oder sowas ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spam ist. Und ich frage mich, ganz ehrlich, wenn ihr Leute verarschen wollt, dann, wenn ihr so kompliziert macht, braucht ihr euch nicht wundern, dass sie nicht darauf reinfallen. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, ich habe nicht mal begriffen, was sie eigentlich von mir wollen, was ich machen muss. Ja. Ihr erwartet auch kein Paket. Also, René weiß nur, es waren ungefähr 20%, also etwa 9 von 8. Ich bekomme ungefähr 20% mehr so einer Spam-SMS seit kurzem. Das ist fast doppelt so viel wie vorher. Ja. Danke. Wahnsinn. Ja. Nee, man muss ja jetzt mal dazu sagen, René hat jetzt so ausgiebig über seine privaten Probleme gesprochen. Marc hat es sich schon total bequem gemacht. Der sitzt hier wie heißt der Markus Lanz in seiner Aber Talkshow. So soll es sein. Marc soll ein bisschen so chillig. Das soll doch hier chillig sein. Wir könnten chillige Musik im Hintergrund einspielen. Ja, ich bitte darum. Genau. Ja. Ja, schauen wir mal, ob wir schon die Musik im Hintergrund haben. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben jetzt erstmal einen fetten Applaus, weil ihr habt den härtesten Teil dieses Podcasts überstanden. Ab jetzt werdet ihr nur noch schöne Gefühle haben. Und nächstes Jahr wird alles besser, René. Abwarten. Warte mal, bin ich durch? Postgelb habe ich, DHL-Gelb habe ich, BVG-Gelb habe ich, Weihnachtsfeier-Gelb. Ja. Moment. Passt alles. Habe ich alles durch. Genau. Die ganze Scheiße, die in diesem Jahr passiert ist. Also okay, dann ist jetzt der Nächste dran. Stefan, möchtest du über Scheiße reden oder soll ich? Wollen wir über was Positives? Ich habe so ein paar Top-Listen, weil es ist ja Jahresende und ihr könnt ja mal ein bisschen mitraten. Es geht auch ganz schnell. Top-Listen? Oh, okay, das ist mir genug Scheiße. Wir überspringen das. Tier des Jahres. Uninteressant. Warte, nee, mich interessiert es. Ist es eine Tierart oder also ist es ein Säugetier? Ein Tier. Hallo, ein Vogel ist auch ein Tier? Ich glaube, das ist der Kackvogel. Ich würde sagen, ein Säugetier. Stefan, hat es 4 Beine? Ja, hat es. Dann ist es ein Säugetier. Genau, ist es auch. Stefan sagt blind ja. Nicht natürlich. Alles, was 4 Beine hat, ist ein Säugetier. Nein. Ja, machen wir es kurz. Es ist ein bisschen stachlig und das ist das Tier des Jahres und dann weiß es jeder, glaube ich. Der Igel, ist das nicht ein Insekt? Der Igel, jawohl. Nein, ist ein Säugetier. Ist das Tier Säugetier. Des Jahres? Ja. Ey, ihr könnt mal Igelbilder googeln. Wisst ihr, wie hässlich Igel aussehen? Naja. Wisst ihr, wie hässlich du aussiehst? Richtig. Lass mal die armen Igel hier in Schutz nehmen. Hier geht's viel schlimmer. Sweet little Hedgehogs. Ja. Okay, haben wir das Tier des Jahres. Wie sieht's denn mit dem Wort des Jahres aus? Das habt ihr mitgekriegt letzte Woche. Goofy. Nee. Das nicht Wort. Jugendwort. Wort. Das Wort des Jahres. Das war Gnampf. Nee. Oh, dann war es Schlorz. Nee, Krisenmodus. So, haben wir das auch abgearbeitet. Schönes Wort. Ich möchte hier nichts abarbeiten. Nee, wir wollen ja eine Menge schaffen, verstehst du, Marc? Schaffen? Nein, wir wollen es hier nicht unterhalten. Ja, das ist der letzte Podcast dieses Jahres. Wir haben ja, wir und haben die Leute vielleicht etwas einstimmen auf die Unsäglichkeiten der Jahresendfeiern, die vor uns stehen. Also, da kommen wir noch zu. Nicht nur der kalendarische Zufall zum Silvester, zum Ende des Dezembers, sondern natürlich auch, wir wollen die Unbillen des Weihnachtsfestes umschiffen und darauf hinweisen. Genau. Das da interessiert doch die Leute und nicht das Wort des Jahres. Aber das ist nur meine Meinung. Entschuldigt bitte. Scheiß Demokratie. Du hast ja schon, also wie sieht's mit Musik aus? Die Musik des Jahres? Swing? Ja. Oder war es der Cha-Cha? Nein. Komm, ihr hört doch Musik, Spotify und Radio. Meinst du den Song des Jahres oder was? Ihr könntet die Single des Jahres, die weiß man eventuell. In welchem Land was? Denn? In Deutschland. Die deutsche Single des Jahres? Ja. Irgendwas von Heino? Nein, da sind wir schon drüber weg, glaube ich. Ja, aber ich glaube, Marc kann den ganz gut nachmachen. Wen? Heino? Der trinkt gern Eierlikör. Ich habe keine Ahnung. Udo Lindenberg. Ja, mit? Was? Apache, natürlich. Das hat man das ganze Jahr rauf und runter gehört. Ach nee, Apache. Apache, ich habe das nicht ein einziges Mal gehört, bewusst. Das lief zweimal im Radio beim Durchseppen. Apache 207, aber er heißt Apache ja. 207. Ja, ist eine Glückszahl. Hat man ja schon mal erklärt. Genau. Okay, ja, gibt es denn auch ein Album des Jahres? Was Marc hat, glaube ich, Mitte des Jahres mal darüber berichtet, über diese Gruppe. Die ist aber nur auf Platz 2 gelandet. Das ist einer seiner Lieblingsbands. Depeche Mode. Ahnung. Depeche Mode, richtig. Ist auf Platz 2 gelandet? Ja. So, okay, dann interessiert mich deine Top-Liste ab sofort überhaupt gar nicht mehr. Es war vorher schon langweilig. Aber wenn Depeche Mode nicht mehr auf Platz 1 ist, dann möchte ich mich von dir hier nicht in den Schlaf wiegen lassen. Die rollenden Steine sind auf Platz 1. Die Rolling Stones leben die noch? Oder ist das so? Naja, leben kann man das nicht nennen. Das ist ja egal, ob die noch leben. Also. Okay, stimmt. Weißt du doch, ne? Kann man doch auch Postmortem hinkriegen. Gut. Weiter geht's. Ja, mit mehr Top-Listen würde ich euch nicht quälen. Könnt ihr ja selber recherchieren. Google hat wieder mal eine schöne Statistik. Komm, ich will noch einen hören. Willst du noch einen hören? Gib mir noch einen, wo du denkst, dass ich die Liste cool finde. Danke. Ihre Zeit ist abgelaufen. Lasst euch nicht von mir Zahl ärgern. Des Jahres. Nee, die mathematische Operation des Jahres. Da bist du bei René genau richtig. Häufigster Film, der bei Google gesucht wurde dieses Jahr. Man sucht bei Google Filme? Mhm. Hier, Barbie. Natürlich, Barbie, hast du recht. Ja, weißt du, warum der so oft gesucht wurde? Nein. Wegen diesem coolen Effekt, der dann gekommen ist. Ja, stimmt. Genau. Haben wir auch genau. Darauf hingewiesen, ne? Deswegen. Geilstes Marketingmittel überhaupt, uns so unter der Hand zuspielen, dass wenn man nach dem Film Barbie sucht, dass dann so ein krasser Effekt kommt. Wir reden darüber, ja, meist gegoogeltes Wort. Ja, eben, ne? Also da waren wir wohl mit schuld. Wir haben großen Einfluss auf die Medienlandschaft. Ja. Und ich glaube, ist es schon soweit, Stefan, dass wir mal eine Pullerpause einreichen? Ja, ein paar Minuten haben wir noch, glaube ich. Okay. Oder du bist du? Der Chef? Nee, ich muss nicht, aber ich glaube unser Meetingraum wird gleich kurzfristig geschlossen. Geflutet. Ja, alles gut. Okay. Natürlich. Und alles gut, ja? Da könnt ihr euch auch alles dran erinnern. Alles gut, ja, genau. Hatten wir auch mal. Wäre fast das Wort des Jahres. In einer Folge, genau. Alles gut, ne? Alles war leider gut. So was? Viele Worte. Ja. Was? Was? Was? Genau. Und Netflix hat zum ersten Mal für das erste Halbjahr 2023 die meistgeschauten Filme. 18.000 Einträge hat diese Liste. Ja. Und alle hat René gesehen. Bestimmt nicht, aber ich habe die ersten zwei bestimmt gesehen. Das glaube ich nicht. Nee. Also die meistgeguckten Filme und Serien. Dann hau mal raus, Stefan. Also die Serien sind hier ganz oben. Und zwar The Night Agent. Das ist was... Habe ich geguckt. Echt, fand ja? Ich nicht. Ich hab im Radio habe ich gehört, dass das eigentlich in Deutschland nicht so populär ist. Nee, fand ich auch nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Interessant. Ist die Liste international? Ja. Kurz für euch zur Erklärung. Es geht um einen Agenten, der draußen in der Welt rumrennt und der ist immer in Verbindung mit so einem Typen, der irgendwo Geheimaufträge dann ihm auf den Kopf Der arbeitet nachts. Gibt. Ja, der arbeitet nachts, genau. Deswegen heißt die Serie The Night Agent. Hat mich nicht so umgehauen. Ja, okay. Nicht zu verwechseln mit The Day Agent. Das ist der tagsüber bei DHL arbeitet. So ist es. Ja. Der Gegenspieler aller Agenten. Ginny und Georgia. Was? Staffel 2. Nie gehört. Noch nie gehört. Okay. Wie das erste noch das zweite. Dann der Punkt geht an mich. Ich habe zuerst nie gehört. Ja, auf Platz 5 ist der erste genau. Film. Und da könnt ihr ja mal raten, was das ist. Auf Platz 5? Warte mal, nee. Ich möchte jetzt auch die 3 und die 4 noch hören. Okay, die 3 ist The Glory, Staffel 1. Was? The Glory. Weiter. Was? Und weiter. Wednesday ist auf Platz 4. Ja, okay. Wednesday war gesehen, super. Aber, ja? Ja. Okay. Ja, das war Weltklasse. Endlich mal was für Marc. So, da freue ich mich schon auf die zweite Staffel, die ist übrigens bestätigt worden. Die wird tatsächlich produziert. Dann Platz 5. Platz 5. Ein Film. Queen Charlotte, A Bridgerton Story. Was? Was für Leute gucken Fernsehen? In der Bridgerton, ne? Ist doch, war das nicht? Ist das der Film dazu? Was? Bridgerton? Wer ist Bridgerton? Kennt ihr das nicht? Nein. Nee. Hallo? Soll das sein? Erhelle uns. Na, ich habe den nicht gesehen, aber der ist mir doch ein Begriff, Bridgerton. Ja, so? Woher? Ja. Was soll das sein? War doch so gehypt bei Netflix. Ja, worum handelt es sich? Du, das kann ich dir nicht sagen, aber... Bridgerton ist eine Serie. Ich höre den Namen auch ganz ehrlich zum ersten Mal. Ich habe es gerade gegoogelt. Wenn man nach Bridgerton googelt, dann kommen 124 Millionen Ergebnisse. Also es scheint... sehr beliebt zu sein. Relevanz zu haben. Ja, so ist es. Na? Okay, machen wir weiter. Na, mehr coole Sachen kommen ja eigentlich. Outer Banks ist hier noch dabei. Outer Banks? Outer Banks? Sagt euch nichts? Nee. Ich finde unsere Filmtipps besser, ja, die wir hier immer anbringen. Ist das die Liste aus, weiß ich nicht. Ist die internationale Liste. International, das ist natürlich ein Problem. Ja, also ich denke auch, das wäre für uns relevanter, wenn es tatsächlich eine Liste aus Deutschland wäre. Deswegen, so eine Liste hier nicht, nee. Um Stefan hier zu retten, ja. Auf Platz 1 der IIDI Netflix-Liste ist natürlich Der Killer. Ein mega, mega guter Film. Guten deutschen Schauspieler namens Michael Fassbender. Michael Fassbender, genau. Ich habe den Film neulich gesehen. Ja. Angucken, unbedingt. Oh. Okay. Unbedingt. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, cool. Er stirbt zwar zum Schluss, aber. Jetzt hast du es voll. Nein, nur den Spaß. Na toll. Du. Nee, unbedingt. Bildungsaufgabe. Ja. Also das Fernsehen oder auch die Filme, die sollen ja nicht gewaltverherrlichend sein. Also wenn der Killer am Ende stirbt, das geht schon in Ordnung. Oder wenn er gefasst wird, der Verbrecher. Ja? Verbrechen soll sich nicht auszahlen. Wenn er gefasst wird. Gibt's denn aus eurer Sicht, habt ihr schon Informationen, Marc hat schon eine Serie genannt, die fortgesetzt wird. Gibt es denn für nächstes Jahr irgendwelche coolen Filme oder Serien, wo ihr euch drauf freut, die noch kommen? Na, also was ich ja gern sehen würde, läuft aber jetzt erst im Kino, glaube ich, Aquaman. Aquaman, okay. Ach, der erste Teil war schon scheiße, der zweite soll auch nicht toll sein. Der zweite Teil. Ich bin von den Kosten gar nicht so schlecht. Das ist dieses alte DC-Universum. Ja, ich glaube, ich halte da nicht so viel von. Aber lassen wir uns überraschen. Okay. Also ich habe von einem Film gehört, den ich noch als Serie aus meiner Jugendzeit kenne. Nämlich Liebling Kreuzberg soll als Spielfilm. Mit Manfred Krug damals. Ja, Ende 2024, 2025 im Fernsehen kommen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Okay. Bin mal gespannt, wie das wird. Eine Anweisung. Wer soll denn da Liebling spielen? Das steht noch nicht fest, glaube ich. Vielleicht der Sohn von Manfred Krug. Ja, Dieter Hallervorden? Nee, keine Ahnung. Genau. Der Sohn von Manfred Krug, Dieter Hallervorden. Genau. Wer kennt ihn nicht? Oder sein Enkel Jannes Hallervorden oder wie hieß er? Johannes Hallervorden. Johannes, ey, siehst du aber sehr nah dran. Ja. Habt ihr denn auf Netflix schon die Reality-Show Squid Game gesehen? Nee. Nein. Hatten wir darüber schon gesprochen? Wir hatten das mal erwähnt, ja. Gut, dann habe ich mich schon darüber ausgelassen, dass ich ab 6 Jahren ein bisschen überzogen finde als altersfreie. Ja, genau, das gut, hast du gesagt. Okay. Aber ich habe es jetzt durchgeguckt. Ja, wenn man den Film gesehen hat, kann man sich das geben, aber ist eher was zum Nebenbei laufen lassen, okay, während man schläft. Na gut. Also in der chilligen Position, wie Marc jetzt gerade ist. Ja, aber so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Das war das, was wir ursprünglich als Konzept haben. Jeder lümmelt in der Ecke und wir quatschen ganz relaxed. Ja, so ist es. Es müsste noch ein bisschen mehr gegessen, getrunken und gerülpst und gefurzt werden. Ich habe ja meinen Tee, ne? Mein Nierentee. Wenn man nicht schmatzt. So ist das. Ja. Ja, dann würde ich doch mal sagen, spielen wir kurz mal Kontaktmöglichkeiten ein. Und dann geht's weiter mit Essen und Trinken. Richtig. Genau. Und zwar im Wortsinn. Dann hören wir uns gleich Keks und Kuchen. Mit weiteren weihnachtlichen Themen. Mit weiteren weihnachtlichen Themen. Da wird es noch weihnachtlicher. Weihnachtlicher als DHL geht ja gar nicht. Na, ich sag's dir, ne? Okay, dann lasst euch überraschen, bleibt dran und wir hören uns gleich wieder. Jo. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, wir sind zurück. Ja. Ich nicht. Der Glühwein ist nachgefüllt. No? Reden wir über Essen und Trinken zu Weihnachten. Oh ja. Nein, etwas allgemeiner. Also, vor allen Dingen die Lebensmitteldiscounter erfreuen uns das ganze Jahr über zwar mit ihren Postillen und anderen artverwandten Katastrophen, um uns darüber zu informieren, dass wieder zahllose Angebote bei ihnen Stefan verarscht mich hier, okay. Die harren einfach in den Geschäften und wir sollen eben kaufen. Kommt vorbei und kauft, ihr wisst ja, Konsum. Kauft ohne Nachdenken, schnell und dann Mist. Konsum. Und dieser Konsum wird natürlich gerade in der Vorweihnachtszeit in besonderem Maße angeheizt. Und man will uns verkaufen, dass die Angebote jetzt noch viel besser wären als vielleicht vorher schon oder den Rest des Jahres. Nun, dazu möchte ich bemerken und möchte natürlich auch eure geschätzte Meinung dazu erfragen. Fällt euch auch auf, dass gerade zu Weihnachten die Angebote sich hauptsächlich auf die Dinge erstrecken, deren Gesundheit sie eigentlich abträglich sind? Da wird Suff beworben ohne Ende, als ob wir zu Weihnachten und Silvester nichts Besseres zu tun hätten, als uns die Bimmel zuzulöten mit allerlei geistigen Getränken. Und Süßes, Zucker in jedweder Form, mit oder ohne Schokolade. Und natürlich Fleisch. Ja, aber ist doch so, zu Weihnachten beschenkt man sich halt auch in der Hinsicht. Also ich kann das voll nachvollziehen. Also für mich klingt das so, das passt voll in die Zeit, absolut. Mhm. Ja, also sind die umsatzstärksten Artikel zu der Jahreszeit, definitiv. Klar, süß ist logisch. Das liegt alles unterm Weihnachtsbaum, auf dem süßen Teller. Genau. Macht schon Sinn. Aber du hast natürlich recht, es ist möglicherweise nicht das Gesündeste, aber vielleicht ist der ganze Monat nicht der Gesündeste. Warum ist das so? Warum streben wir danach, uns gerade zu den Weihnachtsfeiertagen etwas zu gönnen? Warum sind wir so glückssüchtig? Wir unterliegen richtig einem Glücksdruck. Daraus lässt sich ja fast eine mathematische Formel machen. Oh nein, nicht du und Mathematik. Sag Stefan, was du sagen willst und er formuliert es aus. Weihnachten ist gleich Harmonie. Und Harmonie. Nee, und Weihnachtlichkeit ist Völlegefühl. Völlegefühl ist Fett und Süßes. Also ist Weihnachten gleich Fett und Süßes. Aber Völlegefühl ist nichts Schönes. Und wir streben ja nach Liebe und Harmonie, wie du schon sagst. Ja, nee, aber es ist mehr Völle. Also Weihnachten verbinde ich tatsächlich mit einem guten Sättigungsgefühl. 3 Tage richtig essen. 3 Tage endlich mal richtig essen, wenigstens am Jahresende. Ja. Wenigstens am Jahresende. Ihr tut so, als ob ihr das restliche Jahr über nichts zu fressen bekämt. Nee, aber das ist schon, also ich glaube, bei Weihnachten, guck mal, wenn ich an Weihnachten denke, weiß nicht, wie es euch geht, denke ich an Zusammensein mit der Familie. Und das dreht sich dann aber meist ums Essen, weil da wird zusammen eine Gans gegessen. Ja, ist so die Tradition. Ne? Ja. Warum ist das so, dass man so an diesem Althergebrachten festhält? Ich glaube, es ist ganz einfach, psychologisch zu erklären. Ich bringe jetzt mal ein ganz fieses und ganz schlechtes Bild. Der Fixer, der nicht von der Nadel loskommt und immer weiter spritzt, weil er sich den tollen Turn vom ersten Mal irgendwie zurückwünscht. Übersetzt auf die Weihnachtszeit heißt es, wir haben schöne Erinnerungen, gerade aus unserer Kindheit, und wir versuchen die jedes Jahr irgendwie neu zu erwecken. Mit Weihnachten verbindet man einfach bestimmte Sachen und wir strengen uns besonders an, um das wieder heraufzubeschwören. Ja, ist was dran. Und also Weihnachten ist was Schönes, wo man sich mal was gönnt und so. Und ich glaube, tief in uns verwurzelt ist ja auch, dass die Nahrungsaufnahme ein Glücksgefühl auslöst, weil früher sind wir nicht in Lidl, Netto, Plus oder Aldi oder Kaisers gegangen, sondern früher sind wir in den Wald gegangen und haben versucht, uns irgendwas zu erjagen, was nicht immer von Erfolg gekrönt war. Und so war ein dickes Mahl schon was sehr Feierliches und was uns sehr glücklich gemacht hat. Ja, wenn ich heute zu Lidl gehe und dort mir einen Weihnachtsbraten hole. Nein, du musst sagen, dass du nur das dass auch du etwas zu Lidl gehst und manchmal auch zu Aldi. Genau, oder zu Netto. Das wäre gelogen. Aber du musst sagen, dass bei Aldi schöner ist als bei Lidl. Ich glaube, bei Lidl ist blauer. Nee, du sagtest, wenn du zu Kaisers gehst, dann? Wenn ich zum blauen Kaisers gehe, dann kommt mir das auch manchmal so vor, als ob man da sein Essen erjagen müsste, gerade in der Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr übrigens, auch an euch da draußen, es wird ein unglaubliches Gerangel geben, gerade in den Lebensmittelabteilungen eurer bevorzugten Discounter, weil jetzt fällt ja Heiligabend auf den Sonntag und der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Panik. Okay, ja, nee, die sind ja sowieso, was habe ich denn da vorhin gelesen? Das ist ja alles Quatsch. Du bist doch völlig richtig. Ja, zwei Tage. Ja. Nee, mein Punkt wäre gewesen, dass die Leute diesmal besonders viel und hektisch einkaufen würden, weil so viele Tage da sind, wo sie dann eben nichts kriegen, wegen der Weihnachtsfeiertage und des Wochenendes. Das sind schon zwei zusätzliche Tage. Das ist, wenn du sagst, der 24. ist ein Sonntag, dann ist das ein Montag und Dienstag. Das sind zwei zusätzliche Tage. Das ist schon ordentlich heutzutage. Ja, aber das ist nichts Besonderes. Aber ihr werdet dann sehen, wer richtig eingekauft hat, denn wer am Mittwoch verhungert vorm Kaiser steht, der hat definitiv falsch geplant. Nun gut. Dann komme ich noch darauf zurück, dass wir Weihnachten ja irgendwie mit Harmonie irgendwie verbinden und völlig dämliche Filme angucken. Jedes Jahr möglichst dieselben. Stirb langsam Teil 1, typischer Weihnachtsfilm. Ich habe immer gefragt, warum bringen sie das? Ja, okay, bei Stirb langsam ist es noch einigermaßen nachzuvollziehen, weil das spielt einfach in der Weihnachtszeit. Ja, aber natürlich ist es ein sinnloses Gemächsel. Ja, genau. Aber es gibt so andere Filme, die in der Weihnachtszeit irgendwie immer laufen, zum Beispiel Rambo. Ja, also ja, da ist die Assoziation. Das ist deine Theorie, das war schon immer so, das erinnert uns an unsere Kindheit. Ja. Trotzdem, aber ganz ehrlich, ich gucke sowas nicht. Mich interessiert das nicht. Nee, man kennt es ja auch schon. Guckst du das, Marc? Guckst du? Also hast du so einen traditionellen Film, außer jetzt vielleicht Dinner for One? Das wäre dann nicht Weihnachten, sondern Silvester. Ja, aber ja, gut, aber den du so zum Jahresende regelmäßig guckst? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja. Ich habe den in meiner Kindheit, glaube ich, einmal gesehen, das reicht mir. Ja. Recht mir bei vielen Filmen. Also ein Film doppelt. Aber der hat doch so schöne Musik und der ist so romantisch und der hat so ein schönes Happy End. Och nee, ach komm schon. Romantisch. Nein. Und wer von euch ist hier die Fraktion Grinch? Also du meinst jetzt Film oder meinst du so vom Verhalten? Überhaupt. Also Film nicht, vom Verhalten auch absolut nicht. Also Weihnachten ist für mich ein sehr wichtiges Highlight am Jahresende. Ah, okay. Für Marc auch. Ich jetzt so. Genau. Ja, ich habe da ambivalente Gefühle. Ich habe da schöne Kindheitserinnerungen. Aber je älter ich wurde, desto weniger schön waren die Erinnerungen. Bei uns gab es zu Hause auch immer so den typischen Weihnachtsstress, Weihnachtsstreit. Oh. Ja. Das hat sich zwar mittlerweile irgendwie auch alles gebessert, aber Weihnachten ist jetzt nicht so ein Mörder-Highlight. Ja. Absolut, also, ja. Tina und ich versuchen seit Jahren irgendwie in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wir haben sogar verschiedenes Shishi, was wir hier in der Wohnung drapieren und gucken, wie gesagt, auch mal die eine oder andere Weihnachtsschmonzette im linearen Fernsehen, um uns da ein bisschen in Stimmung zu bringen, aber mit mäßigem Erfolg. Ich glaube, das wird bei uns nichts mehr. Ja, also in einer Sache muss ich René recht geben, das sind die ruhigsten Tage des Jahres und das sind auch die Tage, wo ich meine Freunde eigentlich immer in Ruhe lasse und das ist auch okay und am Ende ist es dann auch wieder ganz schnell vorbei und plötzlich geht es dann weiter, ne? Das muss ich auch sagen, also ich bin auch so ein Typ, der so Weihnachtsvorfreude auch ganz wichtig findet für diesen ganzen Prozess und ja, es ist dann tatsächlich so, dass das in 0, nichts vorbei ist. Ja. Im Radio ist plötzlich nicht mehr Last Christmas zu hören, alles weg. Ja gut, es gibt Radiosender, die schnallen das manchmal erst ein bisschen später. Bei Fernsehwerbung ist es sehr verbreitet, bei Internetwerbung wird es auch so sein. Ja. Da könnt ihr noch bis in den Jahresanfang rein den Weihnachtsmann euch angucken. Nee, aber ich glaube, man muss dem entgegenwirken. Hm. Man muss das intensiver ausleben. Ja. Also, wie gesagt, es kommt ja auch immer auf die Konstellation drauf an. René ist nun mal hier von uns dreien der mit der größten Familie, ne? Und da steht natürlich auch einiges auf dem Programm über Weihnachten. Und ja, letztendlich, Weihnachten ist für mich höchstens der Heiligabend und dann ist vorbei. Also, und ist auch gut so. Der Heiligabend und Weihnachten haben für mich irgendwie kaum was zusammen. Für mich beginnt Weihnachten erst nach dem Heiligen Abend. Ja? Also wirklich der erste, zweite Weihnachtsfeiertag, wo man Freunde und Bekannte trifft. Weißt du, was das, und Familie. Glaube, das Ding ist? Ich weiß nicht, ob das ein bisschen mit religiösem Aufwachsen zu tun hat. Mhm. Der 25. und 26. feiert, nee, obwohl das sind, ich weiß nicht, also ich kenne es, vielleicht ist es auch so ein Ostding, ich kenne es auch so, dass der 24. ist eigentlich Weihnachten. Ist Weihnachten. Ich weiß aber, dass viele, die nicht aus dem Osten kommen, vielleicht kannst du es bestätigen, dass da Weihnachten tatsächlich auch jetzt so in deiner Kindheitserinnerung erst am 25., 26. so richtig ist. Nö. Nee. Aber 24. schon. Das heißt, das ist jetzt, hat sich für dich ja so entwickelt, dann für dein, dein Erwachsenen-Sich. Was bei uns ja ist, aber wir haben es, glaube ich, schon tausendmal besprochen, das Weihnachtsessen am 24., das ist bei uns, ich weiß nicht, ob es generell so in ganz Deutschland ist, also in den anderen Regionen auch, ist so Kartoffelsalat und Buletten oder Würste. Das ist Heiligabendessen. Ja, das ist so traditionell. Ich habe es mit dieser Tradition wie auch nicht so, aber so jeder macht, wie er denkt. Da halte ich dran fest. Ja. Ja, man schont den Körper für die Völlerei am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, genau. Was an sich Blödsinn ist, weil man sollte den Magen ja vordehnen. Damit du mir reinpasst. Naja. Von dem guten Zeug. Das ist genau das richtige Wort. Das ist, also wenn du sagen würdest Völlerei und jetzt sag mir mal ein Event dazu, dann würde ich sofort Weihnachten umschirmen. Auf jeden Fall. Ja. Stimmt schon. Also wann im Jahr essen wir mehr als an Weihnachten? Ne? In diesem Sinne, wollt ihr nach der Sendung noch wollen wir zu McDonald's noch fahren? Ich dachte, du fragst gar nicht. Ja. Ich war tatsächlich schon mal am ersten Weihnachtsfeiertag von McDonald's. Das habe ich auch schon gemacht. Mit der Familie, jetzt verzweifelt und musst du sein. Ich war vor, pass auf, erster Weihnachtsfeiertag, wir treffen uns bei der Familie, großes Gänseessen. Mhm. Und nach dem Essen, also nach dem Weihnachtsessen, gab es dann irgendwie noch ein paar Weihnachtskekse etc. Also man sollte meinen, ja, jetzt sind alle Mutter verpflegt etc. Und auf dem Nachhauseweg bat ich Tina doch nochmal bei McDonald's ranzufahren, weil ich schon wieder Hunger hatte. Unglaublich. Und dieses Ereignis, das hängt mir am Arsch wie tiberianische Fledermäuse. Ich werde das nicht mehr los. Das ist ein Running Gag bei uns in der Familie. Jedes Jahr, haut mir den Marc noch an, die was auf dem Teller, nicht, dass er danach wieder zum Meckes fahren muss. Diese Vollidioten, können die mich nicht endlich in Ruhe lassen? Die dämliche Blase, die bucklige Verwandtschaft. Ich habe so ein ähnliches Absolut. Erlebnis gehabt. Also ich kann mich tatsächlich auch an einen Weihnachten erinnern, wo ich den Sitz in die Liegeposition machen musste, weil ich so vollgefressen war und auf der Nachhausefahrt, der Gurt hat gespannt und ich konnte gar nicht mehr den Körper knicken in einem 90-Grad-Winkel, der beim Sitzen benötigt wird. Ja. Und ich habe in Liegeposition mich nach Hause fahren lassen. Mhm. Naja, dann wollen wir hoffen, dass dies ja nicht so ist, ne? Also ich. Doch, ich finde es toll. Naja, nee, versucht, denkt auch an eure Gesundheit, ne? Zu viel Essen ist auch nicht gut. Aber genießt Stefan. Auf jeden Fall die Weihnachtstage. Genau, ich kenn auch Genuss. Leute, Genuss ist auch eine Pflicht. Natürlich. Ich kenne auch Leute, die am Heiligen Abend dann nach der Bescherung erstmal in die Club-Szene abwandern. Deine Eltern oder was? Nee, die bestimmt nicht. Nein, aber es ist auch sehr weit verbreitet, dass man sich dann in den Clubs trifft und dann noch richtig abdancet. Hey, du hast der Umgang, kannst du uns die Leute mal vorstellen? Vor allen Dingen, das ist doch völliger Blödsinn. Du haust dir die Plauze voll und bist schön gemütlich etc. und kommst richtig runter und bist im Kreise deiner Lieben und danach führst du alles komplett ad absurdum, indem du in den Club gehst und dir die wertvollen Kalorien wieder abtrainierst. Was Marc, soll das Moment denn? Mal, Moment mal, Marc. Jetzt ist das Problem, jetzt kommt halt der Altersunterschied, den wir zu Stefan haben, der kommt jetzt wirklich stark zu tragen. Der ist ja nicht gering, ne? Dafür musst du einfach Verständnis haben, wenn das bei den jungen Menschen so ist. Das Wenn Stefan und seinesgleichen das so handhaben, da muss man das akzeptieren. Und ich muss sagen, interessanter Fakt, Stefan. Ja, aber es ist wirklich Blödsinn. Also, liebe Leute da draußen, gerade die jüngere Bevölkerung, erst feiern, dann föllern. Dann kommt die Völlerei. Nicht aber umgekehrt. Gesagt, das macht keinen Sinn. Man soll Alkohol auf einen guten, mit Fett angereicherten Eine gute Magen. Grundlage. Genau. Ja. Das Weihnachtsfest als Grundlage zum Saufen zu betrachten, finde ich skandalös. Wenn ihr euch übergeben müsst, es ist einfach so ein Fropfen, der kommt gar nicht raus. Ja. Und nicht gegen den Wind. Mann. Aber ihr seht schon, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wollten ja nicht mal gendern. Ja. ZuhörerInnen und Außen. Genau. Oh Gott, es wird besser, es wird viel besser. Weiter so. An uns drei seht ihr schon, dass man Weihnachten total unterschiedlich feiern kann. Also so von Tradition natürlich hin oder her, aber die letzten Jahre, da gebe ich Marc recht, hat sich das schon ein bisschen verändert. Am Ende muss jeder wissen, wie er mit Weihnachten umgeht, wie er glücklich ist mit den Tagen, wie er die am besten verbringt. Und warum soll man da nicht auch alte Traditionen brechen und mal ganz anders Weihnachten verbringen? Viele fahren ja auch weg. Hauen einfach ab. Das gibt's ja auch. Ja, finde ich auch eine tolle Idee. Allerdings nicht zu Weihnachten, sondern zu Silvester. Gerade für einen Berliner ist es ein besonderes Privileg, zu Silvester nicht in der Stadt sein zu müssen, finde ich. In den letzten Jahren, finde ich, ist es so unangenehm und geradezu gefährlich geworden, hier Silvester zu verbringen. Also hier, wo ich wohne, das ist noch friedlich. Aber ein paar Straßen weiter, da so Sonnenallee, das ist ja nur auch in Film, Funk und Fernsehen jedes Jahr, wie sie da irgendwie immer wieder Krieg spielen. Es ist mir nicht mehr, ich habe früher auch gerne geböllert, aber da bin ich echt rausgewachsen und was die hier zünden an gefährlichem Sprengstoff, das hat nichts mehr mit Böllern zu tun. Das hat schon was mit Hobbysprengungen zu tun. Da bin ich raus. Und da kann ich auch wieder nur sagen, Thema Kindheitserinnerung, da war Silvester auch immer richtig schön. Wir haben weit oben gewohnt, haben richtig schönes Feuerwerk selber gemacht, so Sonnen und alles, was schön aussieht. Ne? Und heute hast du immer nur diese Dinger, die richtig Dreck machen und laut sind und knallen. Das ist für mich nicht Silvester, ehrlich gesagt. Nicht. Ein Feuerwerk muss schön aussehen. Aha. Ich denke, da wird noch einiges passieren. Ich hoffe mal nicht. Wir haben ja die ersten Entwicklungen schon gesehen und schon drüber gesprochen. Feuerwerk mit Drohnen, also nicht, dass da jetzt Drohnen hochfliegen und in die Luft sprengen, sondern dass Drohnen für die Beleuchtung des Nachthimmels sorgen. Und da ist sehr viel möglich. Da können wir uns noch freuen, glaube ich. Mhm. Bis dahin, wenn wir diese Diskussion leben müssen, dass wir mit diesem Verbot in der Luft, also mit der Verbotsandrohung von Feuerwerk, werden wir leben müssen. Ich bin voll dafür. Ich finde das nicht. Weg die Scheiße. Wenn er Krach machen wollte, macht das wie früher, geht mit einem Topf und einem Löffel raus. Macht Topfschlag. Nein, früher hat man so Feuerwerk. Also, ach so? Ja, die haben doch das Gitter, um Geister zu vertreiben. Genau, das die Geister des alten Jahres. Aber das wissen die doch alle gar nicht, die da bei Marc um die Ecke. Deswegen sagen wir doch immer, Bildung ist durch nichts zu ersetzen, Stefan. Ja, Bildung ja. Tut auch vor allem nicht weh. Genau. Nur also, so weit würde ich nicht gehen. Der Anfang dieser Sendung hat das deutlich gezeigt. Doktor ja. 20%. Da passt auch die neue PISA-Studie zu. Also zwei Dinge dazu. Wir hoffen natürlich, dass in Berlin Silvester nicht so ausartet wie letztes Jahr. Wir fürchten aber, dass es vielleicht doch anders kommt. Und wir erinnern uns an letztes Jahr, die peinlichste Silvesterparty am Brandenburger Tor ohne Feuerwerk. Wir sind gespannt, ob sie gelernt haben und dort schöne Bilder durch die Welt gehen vom Brandenburger Tor aus Berlin mit einem coolen Feuerwerk. Ansonsten muss ich wie letztes Jahr leider wieder das französische Fernsehen vorziehen und dort von einem schönen Schloss ein wunderbares Feuerwerk mit Drohnenkameras mir angucken. Da hat René total recht. Aber warte mal, mir ist gerade was aufgefallen. Ja. Am Brandenburger Tor fehlte das Feuerwerk und im Rest von Berlin war es zu viel. Ja. Und am Brandenburger Tor ist es doch verboten, Feuerwerk mitzunehmen. Ist mathematisch gleicht sich das wieder aus. Vielleicht sollten, ich wollte sagen, vielleicht sollen die Leute einfach, sollen sie das Verbot von Feuerwerk am Brandenburger Tor aufheben. Dann gehen alle Leute, die gern Feuerwerk machen wollen, zum Brandenburger Tor. Dann sehen wir ein tolles Feuerwerk im Fernsehen. Aber kein Brandenburger Tor mehr. Und unsere Kieze bleiben sauber und ruhig. Ja. Problem gelöst. René, brillant. Alter, also was ihr heute für Marc so tolle Ideen von der Post. Wir sollten den Future Podcast machen. Ja. Also so viele Zukunftsideen, wie hier rauskommen. Podcast ja. Futur. Siehst du, wir haben übrigens einen neuen Abonnenten, sehe ich gerade. Ja. DHL hat gerade unseren Podcast abonniert. Ist das so? Und die sitzen jetzt immer mit Stift und Zettel da. Und die Bahn auch, oder? Die Bahn? Weiß ich nicht, noch nicht. Warte. Wenn der Zug noch nicht da ist der Zug noch nicht angekommen. Das dauert noch ein bisschen. Oh, sehr gut. Ist der Zug noch nicht abgefahren? Ihr könnt noch zuhören. Noch gut. Ja. Schön. Wie geht's jetzt weiter? Ja, liebe Leute, wir hätten noch so viel zu erzählen. Zum Beispiel könnte ich nochmal diese Schleife zu Ende drehen, zu den Angeboten zu Weihnachten. Da habe ich mich jetzt nur über den Food-Bereich ausgelassen. Ich möchte eigentlich dazu nur eine Sache noch sagen. Ja, also zu Weihnachten, klar, das finde ich immer toll, dass es so viele Angebote gibt, sagt vielleicht der eine oder andere. Aber eine Studie und auch ihr Vorsitzende von irgendeinem Handelsverband hat gesagt, also gerade was so die bei den Deutschen sehr beliebte Schenkerei mit Unterhaltungselektronik angeht, da gibt es keine gute Zeit des Jahres und die Weihnachtszeit schon mal gar nicht. Ja, also da muss man nicht denken, dass man da Schnäppchen kriegt. Ich habe ein Lego-Bauset beobachtet, was ich verschenken wollte. Und das kostete 65 Euro. Irgendwie gab es das im Oktober oder so. Das kostet jetzt aktuell 85 Euro und sogar noch darüber hinaus. Ja, da hätte man damals zuschlagen müssen. Habe ich verpeilt. Jetzt gibt es nichts zu weinen. Aber René, dann habe ich doch noch einen guten. Aber nichts ist besser als gar nichts. Nichts ist besser als gar nichts, okay. Gut, da habe ich noch einen guten Tipp für dich, René. Vielleicht kannst du ja mit deiner Familie einen Ausflug machen. Du bist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder vielleicht täusche ich mich auch, Fan von Dinosauriern. Ja, total. Ich mag den Tyrannosaurus Rex und den Diplodocus und siehst du? Den Velociraptor. Du meinst den Pterodactylus? Den, genau. Nee, den. Der hat Flügel, den mag ich nicht so. Okay, aber also jedenfalls einige von Renés besten Freunden sind Dinosaurier. Ja, ich merke schon, hier rennen mehrere Experten im Podcast rum. Nein, es gibt nämlich seit Dezember eine Ausstellung. Richtig. Jurassic World, The Exhibition. Ja. Und zwar in der Wilhelminostraße, in der Expo-Halle Urban Banks in den Rathenau. Sag mal die das ist ehemaliges Transformatorenwerk Oberspree. Das Richtig. Ist in Schöneweide. Ja. Schweineöl. Und René, du erinnerst dich, da war unsere Berufsschule damals, Nein, als wir noch jünger waren. Da gingst du zur Schule, ich aber nicht. Ich bin Wir haben uns erst im zweiten, du warst schon aber, ein Stück weiter, ne? Ja, stimmt. Ich war schon ein bisschen weiter. Aber er hat schon bei den Rauchern im Hof gestanden. Richtig, er hat schon die Kleinen verprügelt. Für diejenigen, die meine Wurzeln gerne mal sehen möchten, die sollten unbedingt zu dieser Dinosaurier-Ausstellung gehen. Nicht, dass ich mit denen schon gespielt habe als Kind. Nein, ich habe in der Wilhelminostraße 1 gewohnt. Ich bin da groß geworden. Siehst du? Irgendjemand hat da vergessen, sein Handy leise zu stellen. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Was ist denn hier? Natürlich weißt du das nicht. Du bist ja nicht so technikaffin. Ich habe einen Schalter zum Schieben. Ah ja, okay. Sehr gut. Ja, wie gesagt, das als Tipp. Und Stefan, hast du das gehört, was er gesagt hat? Da ist ein Schalter zum Ziehen. An der Stelle darf man applaudieren, muss man applaudieren. Da darf man auch gerne mal kichern. Gut, dann spielen wir an der Stelle Applaus ein. René, würdest du das nochmal sagen, dass wir das auch genau an die Stelle kriegen? Für den Applaus jetzt nur? Meinst du? Ja. Ja? Okay. Kannst du mich runterziehen? Mark, du musst akustisch runterziehen. 1-0. Danke. Ja, ich habe, nicht, dass ihr denkt, ich habe mit den Dinosauriern gespielt. Was soll denn der Quatsch? Das ist doch totaler Blödsinn. So, also. Es ging doch um den Schalter zum Ziehen. Um den Schalter zum Ziehen? Ja, das hast du gesagt. So. Ich habe gerade gegoogelt, da ist ein Schalter zum Ziehen. Ich fand's lustig. Ich bin manchmal unkonzentriert. Willst du mich nochmal runterzählen? Nein, machen wir jetzt nicht. Du kannst selber mal willkommen beim ADHS-Podcast. Ich würde Ihnen gerne weiter was erzählen, aber oh, ein Vogel. So viele Bereiche. 2024. Hä? Ja, mein Lieblingsjahr. Was gibt's denn da? Schaltjahr. Es ist ein Schaltjahr, genau. Da steht ein, wie sagt man, habe ich schon einen wichtigen Termin? Aber mehr sage ich dazu nicht. Oh. Und es gibt ja richtig geile Stefan Events. Kennt Leute, die erst 5 sind. Richtig. Oh, Mathematik, ne? Genau. Was steht nächstes Jahr an? Großereignis in Berlin, Leute. Wir haben noch nicht mal über Silvester geredet und du fängst mit dem nächsten Jahr an. Feiertag, der ist doch erst ab 25, oder? Nein, Mann, die Fußball-EM. Ah. Ja, können wir erstmal darüber reden, wie wir Weihnachten und Silvester verbringen wollen? Na, haben wir doch schon. Ja, ich habe nichts davon erfahren, wie ihr Silvester verbringt. Wir sind übrigens gerade in der Aufzeichnung für den Podcast Folge 128 schon. Jetzt macht die Sache Sinn. Wir müssen ja vorproduzieren, weißt du, weil René ja Weihnachten immer keine Zeit hat. Vorprovozieren, finde ich gut. Nein, alles gut. Ich denke, wir können den Ausblick aufs neue Jahr auch in der ersten Folge im neuen Jahr geben. Ja. Und wenn Marc uns unbedingt erzählen will, wie er damals als kleiner Bub in den Pfannkuchen mit Senf an Silvester gebissen hat, dann kann er das jetzt tun. Tja, das wird ein kurzer Bericht. Es fand nämlich so nicht statt. Nee? Nee. Ich bin viel verarscht worden, mit wachsender Begeisterung meiner Mitmenschen, aber dieser Kelch ging an mir vorüber. Also wenn es dort etwas zu berichten gibt, Stefan, dann spiele ich den Ball mal zurück in dein Feld. Ja, ich kann mich da nämlich dran erinnern. Es war Silvester und mein Kumpel war da und die Mutter von meinem Kumpel hat ihm so Pfannkuchen mitgegeben und hat natürlich extra darauf geachtet, dass da auch einer mit Senf dabei ist. Aber wir waren ja clever und haben es rechtzeitig erkannt. An der Farbe. Also ich kenne das auch aus meiner Kindheit, das ist mir auch schon passiert. Und meine Reaktion war, das ist halt gelbe Marmelade. Gelbe Marmelade, genau. Das ist so gut wie die rote, also ist schon gelber Marmelade. Ja, na also wie verbringt ihr denn Silvester? Seid ihr eher so der, ich mache eine große Party, geh zu Freunden, feier zusammen, bring den ganzen Abend? Das ist eigentlich voll mein Ding. Also Silvester ist bei mir eigentlich Party angesagt. Ich liebe das. Wir erinnern uns an das letzte Jahr. Echt? Ja. Und dann erinnerst du dich wahrscheinlich eher dran als ich. Ja. Ja, nee, also so verbringe ich mein Silvester eigentlich ganz gerne, aber dieses Jahr wird es sehr ruhig und beschaulich. Mhm. Zu Hause? Es sieht ganz danach aus, ja. Wir wollen kurz nach Silvester wollen wir verreisen nach Rom. Uiuiui. Also so weit. Bei der Italia. Also die Planung ist jetzt noch nicht abgeschlossen, aber es sieht momentan ganz danach aus. Und ich wollte immer mal nach Rom. Ich weiß nicht, ob Januar ein guter Monat dafür ist, aber dort hast du, was ich, so 14 Grad plus, also das ist für uns ausreichend. Und Silvester werden wir, denke ich, hier zu Hause verbringen. Unsere Katze ist auch nicht mehr die jüngste und wir haben uns überlegt, die jetzt alleine zu lassen. Ja, das mit den Tieren, das ist immer so eine Quälerei. Und ja, wie gesagt, unsere ist ein bisschen gealtert in den letzten Monaten und ich glaube, das wäre ganz fair ihr gegenüber. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, was ich irgendjemandem Bescheid zu sagen, ja, kümmere dich mal hier um die Katze. Also da müssen wir uns schon selber drum kümmern. Also dieses Jahr wird es wohl keine Party geben. Okay. Ja, ich hatte gerade noch den Gedanken, Marc, warum nicht Silvester in Rom, aber dann hast du ja dein Haustier erwähnt und dann war ja alles klar. Ja. Wir hatten auch tatsächlich zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, schon vor Silvester hier abzureisen. Ich hatte ja zwischenzeitlich gesagt, im Laufe des Podcasts, dass man als Berliner ja gesegnet ist, wenn man das Silvesterfest nicht hier in der Stadt verbringen muss. Ich nehme mir das auch nach wie vor. In den nächsten Jahren wird es auch irgendwann mal klappen. Aber, und jetzt habe ich den Faden verloren, klappt nicht. Ach doch, ja, und zwar, wir hatten dann auch tatsächlich mal geguckt, so, was würde denn eine Reise kosten, wenn man die vor Silvester schon starten würde, und rabimmel, rabammel, rabum, also das schlägt ordentlich ins Kontor, das würde die Sache ungleich teurer machen. In dem Augenblick, wo du sagst, okay, erst nach dem Silvester starte ich die Reise, wird es deutlich günstiger. Das glaube ich. Ja. René, Silvester mit Raclette. Die Geschichte, ja, schnell erzählt. Raclette, Freunde. Und Punkt. Fertig. Nee, Gespräch beendet. Dinner for one. Karaoke. Vor die Tür gehen, Wunderkerze abbrennen. Wunderkerze. Und nicht zu vergessen, saufen, bis die Heide wackelt, bis zum Verlust der Muttersprache. Und dann Sex ohne Drugs und Rock'n'Roll. Nee, warte. Nicht bei René kommen. Drugs ohne Sex und Rock'n'Roll. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Wir ahnen schon, René wird über den Jahreswechsel wieder ausgefallenen Sex haben. Na? Montag ausgefallen, ja. Dienstag ausgefallen. Ja, genau. So ist es. Ja, bei mir ist es wie jedes Jahr, ich entscheide spontan. Ich habe ein paar Einladungen, habe ja immer meine Stammeinladung am Brandenburger Tor oder in der Nähe. Und ja, ich entscheide mal spontan, wie ich so drauf bin an Silvester. Für Stefans Freunde heißt es immer hoffen, hoffen, hoffen. Dann kommt nämlich der Anruf, so irgendwie wahrscheinlich am 30. kommt dann der Anruf und dann ist man ganz gespannt. Die sitzen dann schon, weil der Zeitpunkt feststeht, am Telefon, dann klingelt es, heben ab und dann sagt Stefan, ich bin dieses Jahr leider nicht dabei. Und alle so, geil, wir können den guten Stoff aus dem Schrank wiederholen. So sieht es nämlich aus. Nein, also ich kann mich da an Silvesterabende verbringen, wo man ja auch mitten in der Nacht nach Hause gefahren ist mit den Öffentlichen. Und das war ja, dagegen ist ja Berufsverkehr ein Scheiß. Es ist ja so geil. Und es funktionierte sogar immer in der Silvesternacht. Das muss man zum Thema BVG und S-Bahn auch sagen. Das hat die letzten Jahre richtig geil funktioniert. Das wird dieses Jahr aber schwieriger, weil 20% teurer und 20% weniger Bahn. Ja. Das sind zusammen 40% und das kannst du dir nur vorstellen, dass das nicht wenig ist. Ja. Und René, ich will ja keine Angst machen, aber 2024 am Anfang wird dann auch wieder die Nord-Süd-S-Bahn gesperrt für einige Wochen. Da kannst du dich auch schon drauf freuen. Das ist die S25, S26, S1. Nord-Süd-Tunnel. Ja. S2, Nord-Süd-Tunnel. Da wird die U6 S2. Platzen, wenn sie es jetzt nicht schon. Ja, hurra. Geil. Ich hoffe, das passiert erst dann, wenn man, also wenn die Temperaturen draußen schon mindestens 10 Grad haben, dass man mit dem Fahrrad irgendwie von Berlin, hier von Neukölln oder das Mitte durchfahren kann. Naja, laufen werde ich die Strecke nicht. Ich brauche mit dem Fahrrad schon gut 40 Minuten. Naja, aber habt ihr noch irgendwie einen Schlusssatz zu Silvester? Weil wir wollen ja, wie Dinner for One, noch eine Tradition natürlich in der letzten Folge nicht unterschlagen. Aber ich denke, wir sind zeitlich schon so weit fortgeschritten, dass wir vielleicht noch einen Satz zu Silvester. Kann man irgendwas wünschen oder? Kommt gut rüber. Das definitiv, das soll reichen. Ja. Also ich möchte vielleicht sprengt euch nicht weg. Ja. Ich möchte diese Chance nutzen, den letzten Podcast dieses Jahres. Möchte mich bei euch da draußen ganz herzlich bedanken, dass ihr immer so fleißig zuhört. Und das ist offenbar nichts dazu zu sagen gibt, das ist gut. Das heißt, dass sie das sehr stark für euch verarbeitet. Stefan, auch an dich richtig großen und fetten Dank. Stefan macht hier mal einen super Job mit uns beiden den Raum zu lassen, dass wir ein bisschen reden können. Und natürlich auch mit der technischen Betreuung. Und Marc, auch an dich großen Dank, weil ohne dich wären wir nicht zu dritt. Und dann wäre die Nummer hier viel langweiliger, weil zu dritt macht es einfach mehr Spaß. Wir stehen auf Dreier. Ja, und dann wollen wir René natürlich nicht aufnehmen. Toll, dass du mit dabei bist. Für mich hatte ich ja auch einen längeren Text vorbereitet. Den kann ich jetzt vorlesen. Oder singen. Na, ich mach das mal nicht, René, weil, also klar, den Dank geben wir natürlich auch zurück. Also danke. Wir hoffen, dass wir in 2024 genauso da weitermachen und sogar noch besser werden. Und dass der ein oder andere, der ein bisschen vergesslich war, immer was? Da auch mit sich wächst. Aber so ist das. Nein, wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen. Mhm. Was? Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Oh. Na, hau raus. Nämlich ein Gedicht für René, Marc und Stefan. Oh Gott, ist bestimmt von ChatGPT. Nein, ist es nicht. René, Marc und Stefan, ihr seid die Moderatoren von dem meisten Berlin-Podcast. Der ist so gut, das ist kein Witz. Ihr sprecht über alles, was Berlin zu bieten hat. Von Politik bis Kultur bis hin zur Berliner Clubszene. Ihr seid sympathisch und informativ und macht den Podcast so unterhaltsam. Ich freue mich immer, wenn eine neue Folge erscheint. Deshalb möchte ich euch sagen, danke für euer Engagement. Ihr macht den Berlin-Podcast zu einem der besten Podcasts in Deutschland. Entschuldigung, dass ich kurz lachen muss. Aber ja, hat deine Mama gut geschrieben. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr und hoffe, dass ihr noch lange den Podcast für uns macht. Bart, mega. 2023. Bart. Oh Mann, ey, wie kann man so ein schönes Gefühl hervorrufen und dann durch den letzten Satz Bart 2023 das es kaputt machen. Ist, ja, ich dachte, ich muss es einfach vorlesen. Ich habe ihm gesagt, hier, kannst du noch ein bisschen Reim reinbringen und dann hat er nochmal so einen Block hinten rangehangen, was sich auch nicht gereimt hat. Aber ja, Stefan, Gedichte schreiben. Das war ein schlechter Witz. Ich hoffe, die richtigen, die werden jetzt ein bisschen besser. Jetzt hast du aber vorgelegt. Aber das ist doch gut. Da ist vielleicht ein Ansporn für unsere Hörer. Nee. Schreibt uns doch mal ein Gedicht. Wenn ihr es geiler als Bart hinkriegt, Respekt. Ja. Definitiv. Wenigstens ein Reim, der sitzt. Das kriegt doch jedes zweijährige Kind hin. Ich bin entsetzt von diesem Intermezzo. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Kommt, jetzt machen wir doch das Witzbattle und dann sind wir raus für dieses Jahr. Jetzt haben wir wieder Spaß, oder? Dann könnt ihr sowas schreiben wie: Marc, Stefan und René vertrage ich gut mit einem Tee. Ja. Bam. Und schon ist das Jahr gerettet. So ist es, ne? Gut, dann kommt jetzt die Sektion Lustigste Witze der Welt. Die letzte Aktion für 2023. Witzbattle. Von Stefan hören wir nochmal Best of 2023. Nein, ich kann, wenn du schon so anfängst, René, habe ich mir gedacht, wir haben ja eine Person schon lange nicht mehr geehrt in unserem Witze-Podcast. Heute habe ich wieder mal ein paar von Witz von Olli. Okay, dann möchte ich auch teasern. Ich habe heute Witze, die ich mir habe von einer KI schreiben lassen. Zum Gott, Thema. Oh Gott, oh Gott. Düdüm. Weihnachtsfeier. Mhm. Ah, okay. Ich habe wieder eine Reihe von Was-Was-Witzen. Runde 1. Das hat die letzten beiden Folgen wunderbar funktioniert. Und jetzt habe ich hier noch 5 rausgesucht. Und dann damit wäre mein Kontingent auch fürs Erste erschöpft. Das passt wunderbar. Das Jahr ist dann vorbei. Können wir das nächste Jahr mit etwas, vielleicht witzigerem dann beginnen. Zu meinem ersten Witz. Mann geht zu seinem Boss. Darf ich Sie kurz stören? Ja, das gibt's. Nichts. Ich wollte Sie nur stören. Was? Was? Gut mit Ansagen. Was sagt der Angestellte nach der Betriebsweihnachtsfeier, wenn er gefragt wird, wie es war? Ja, es war großartig. Das war das einzige Mal im Jahr, dass der Chef keine Überstunden erwartet hat. Mhm. Geht okay. So. Golferwitz. Eine Gruppe Golfer spielt gerade, da fährt ein Leichenwagen auf der Landstraße neben dem Golfplatz vorbei. Plötzlich nimmt einer der Golfer seine Mütze ab und hält kurz inne. Die anderen verwundert, so haben wir dich ja noch nie erlebt. Und er so, naja, wir waren schließlich über 40 Jahre verheiratet. Der ist ein bisschen makaber, aber ja. Runde 2. Ein 16-jähriger Bub zu seinem Vater. Kannst du mir heute Abend deine Taschenlampe leihen? Ja, natürlich. Was willst du denn damit? Ach, wir treffen uns heute Abend mit ein paar Mädels im Park. Und da brauche ich doch eine Taschenlampe. Aber also wir haben das früher immer im Dunkeln gemacht, ohne Lampe. Ja, so sieht Mama auch aus. Was? Was? Mhm. Kollegin 1, hast du die Weihnachtsgeschenke schon eingepackt? Kollegin 2? Ja, alle außer meins. Ich habe voll vergessen, für wen ich es gekauft habe. Okay. Naja. Treffen sich zwei Kumpels. Der eine hat einen Hund dabei und der Hund leckt sich gerade seine Eier. Hm. Da sagt der andere Kumpel, ach Mensch, ey, das könnte ich jetzt auch machen. Darauf meint der andere, naja, mach doch, aber pass auf, manchmal beißt er. Ja. Okay. Ja, das war vorauszusehen. Runde 3. Vater von drei Kindern geht zum Elternsprechtag in die Dorfschule. Der Lehrer spricht ihn an und meint, Ihr Kind hat sich beschwert, dass Sie es immer beleidigen. Wen meinen Sie denn jetzt hier? Den Peter, Adriana oder das kleine Hässliche? Was? Was? Was sagt der Chef, als er auf der Betriebsweihnachtsfeier einen Mitarbeiter im Weihnachtskostüm sieht? Nun ja, ich wusste schon immer, dass der das Potenzial hat, die Werkstatt zu leiten. Was? Was? Was? Was? Na gut, wenn René schon Weihnachtswitze hat, dann habe ich auch noch einen. Unsere Tochter möchte ein Pony zu Weihnachten. Ne? Also, naja, bis jetzt hatten wir zwar immer Ente, aber warum nicht? Testen wir einfach mal. Schön, ich dachte, jetzt kommt was mit Haare schneiden, aber so als Weihnachtsbraten, das gefällt mir. Bonusrunde. Eine Frau ruft ihren Mann an. Ich mache Schluss mit dir und legt sofort wieder auf. Abends kommt die Frau nach Hause und der Mann konfrontiert sie natürlich mit der Situation und sagt, warum willst du denn Schluss machen? Oh, tut mir leid, ich hatte mich nur verwählt. Was? Was? Was? Warum hat der Kollege auf die Betriebsweihnachtsfeier seinen Laptop mitgebracht? Weil er gehört hat, dass es eine Office-Party ist. Ja. Übrigens auch ein bekannter Film mit wie hieß sie? Jennifer Aniston, ne? Aniston. Offe. Aniston. Die Ex. Jennifer Aniston. Die Ex von ja. Brad Pitt. Okay, sehr gut. Ja. Danke, Filmexperte René Ludovic. Wie heißt der Film? Office Party, ne? Ach so, keine Ahnung, kenne ich. Glaube ja. Hast du noch nicht gesehen? Also wirklich. Gut, dann kommt jetzt hier der letzte Witz für 2023. Ich hoffe, der ist dementsprechend auch gut genug. Das hoffen wir alle. Schnallt euch fest. Warum haben Boxer vorm Boxkampf keinen Sex? Nee, die können sich doch nicht leiden. Die kämpfen doch dann erst. Die können sich nicht leiden. Die Tatsache, dass sie sich gegenseitig fortwährend in die Fresse pochen, heißt nicht, dass sie nicht gute Freunde sein können. Das ist in einigen deutschen Ehen Standard. Oh, René. Also, bitte dich. Jetzt hast du die schöne, besinnliche und lustige Stimmung. Das Stefan Wolf und scharf gerissen. Nichts, ja. Weil jetzt kommen wir doch zu deinem Lieblingsteil, nämlich die Verabschiedung. Und ich würde da jetzt einfach sagen, leg einfach los und es ist mir egal, wie lange es dauert. Es ist die letzte des Jahres. Hau einfach rein. Ich schließe mich vorbehaltlos an. Dann würde ich mal sagen, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Denkt daran, immer in der ungeraden Woche. Ist das auch im neuen Jahr so? Das wird auch im neuen Jahr. Achso. Mathematik, Henne. Ihr werdet es herausfinden. Also, ich überlasse das Feld Stefan. Schön, dass ihr dabei wart. Habt ein schönes Jahresende. Ich bin raus. Ich schließe mich ihm an. Alles klar. Tschüssi. Ja, hau rein, Stefan. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Also, tschüss. An dieser Stelle natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Marc, dass du uns immer fleißig hier humoristisch begleitet hast. Und ich glaube, die Leute lieben deine Stimmimitationen, weil das kannst du, glaube ich, am besten von uns. René, ja, auch an dich, vielen Dank. Du warst so der, manchmal der leicht tollpatschige. Da muss Marc sogar lachen. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns oder hören uns vielmehr in 2024 mit weiteren Folgen, mit vielen neuen Matheaufgaben für René. Und mehr kann man nicht sagen. Kommt gut ins neue Jahr, schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch. Tschüss! Und hier sind die Outtakes. Ey, ihr seht jetzt zum ersten Mal meine geile Technik. Was ist mit der Kamera los? Hat die einen anderen, hat die Kamera einen anderen Winkel? Ist doch derselbe Mac, den ich vorher auch hatte. Weil ich ein Update gekriegt. Ach so, ja, ich habe tatsächlich hier, im anderen war Gesundheit, auf dem anderen Mac war ein Betriebssystem drauf, was schon seit 10 Jahren nicht mehr unterstützt wurde. Ich verstehe immer noch nicht, wieso du mal von dem einen, mal von dem anderen sprichst, aber du sagst, du hast immer denselben. Nee, ich habe jetzt, dasselbe, Mann, ey, Marc, dasselbe Gerät, dieselbe Klasse, also, ihr erzählt Unsinn. Ihr wollt mich verwirren. Der Rantcast. Der Rantcast, wieso? Das wird richtig gerantet. Ach so. Der Rantcast. Heute wird hier, ey, wenn wir durch sind, heute wird hier sowas von geroastet. Kannst du mir mal Deutsch reden? Hallo, das ist unsere Jugendsprache. Ich weiß gar nicht, wie ich das in deiner Sprache sagen soll. Stimmt, ich bin ja jünger als du, da hast du natürlich recht. Hab Marc noch nie mit so einem Ding da gesehen. Ich hab's auch noch. Seit wann ziehst du das drüber? Ist das eigentlich, ist das Stoff oder ist das Silikon, ne? Quatsch, nicht Silikon, hier. Schaumstoff? Schaumstoff. Ist bei mir auch, ja. Aber ganz schön eng und deckt die Spitze ja gerade so ab. Spürst du denn jetzt überhaupt noch was? Ihr seid zwei elende, alte Drecksschweine. Wieso zwei? Hallo, ich habe ja nicht gesagt. Stefan, du hast ja Stefan. Grinst. Genau, dein verschmitztes Lächeln. Weil ich mir meine Notiz, meine Witze gerade durchgelesen habe. Verstehst du? Stefan. Das ist übrigens sehr leicht zu durchschauen bei dir, dass es eine Lüge war. Weil wenn du deine Witze durchgelesen hättest, hättest du dabei nicht gelacht, nicht mal gelächelt. 1-0 für Marc. So. Oh. Wir können jetzt auflegen. Nein, tschüss. Weiter. Du hast noch so viel zu sagen, ich sehe es an deinem Gesicht. Nein, habe ich nicht. Herzlich willkommen zum Jahresende mit übermäßig viel Alkohol, Zucker und Fleisch. Und jeder Menge Top-Listen. Ihr erfahrt alles. Nee, das machen wir nochmal. Auf 3. Also, 3. Alles Gute. Nee, auf 3. Du kannst doch nicht einfach nur 3 sagen. Na, wieso ist doch auf 3? Auf 3, ja. 3. Ja. Okay. 1, 2, 3. Und alles Gute für 2024. Stefan, kannst du dirigieren so? Und alles Gute für 2024. Ihr seid doof. Na gut. So, dann stoppen wir jetzt die Aufnahme. Nee, jetzt kommt Folge 128. Am 1. Januar hier zu sitzen und mit euch was. Genau, ey, jetzt haben wir endlich mal einen Lauf, Stefan. So, Aufnahme stoppen. In 3, 2, 1. Müssen wir nicht erstmal die Aufnahme starten? Ah. Stopp. Nee. Stopp. Und alles Gute für 2024.